Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 82 des Gabelbissen-Podcasts. Ja, lang ist's her. Da habe ich eine kleine Serie begonnen, und zwar die Serie Weiniges hier im Gabelbissen. In den ersten Folgen ging es ja darum, mehr oder weniger der Weg der Traube vom Stock weg über den Sturm zum Wein. Wer sich nicht mehr erinnern kann, das waren die Folgen 47 und 52. Die Links dazu poste ich euch in den Shownotes zur aktuellen Folge. Und da haben wir, wie ich vorher erklärt habe, uns mal genau angeschaut, wie wird denn überhaupt Wein gemacht, welche Qualitätsunterschiede gibt's, etc. etc. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, sind so die typischen österreichischen Rebsorten. Und mit denen möchte ich mich jetzt mal beschäftigen. Da das aber eher umfangreich ist, werde ich das natürlich auch in mehreren Teilen und in mehreren Spezialfolgen machen. Wir beginnen in der Folge 82, also in der jetzigen Folge, mal mit dem Weißwein. Und in der nächsten Weiniges-Folge geht es dann über Rotweine. Und schließlich und endlich werden wir dann auch bei den Spezialsorten landen. Der Weißwein, ja, der ist quasi die dominierende Art, die wir hier in Österreich haben. Laut aktueller Statistik von österreichwein.at, die, glaube ich, die Daten von 2009 erhoben hat. Also, man, immer ganz so brandaktuell, aber, ja, wie es ausschaut, dürfte das nur alle 10 Jahre erhoben werden, weil die Statistik davor war aus dem Jahre 1999. Somit nehme ich an, wird es 2019 die nächste Erhebung geben. Ja, was besagt denn diese Statistik, die besagt, dass fast 2/3 der Rebflächen hier in Österreich mit Weißweinpflanzen, also mit Weißweinreben kultiviert werden. 1999 waren das noch 74,5% und 2009 ist es dann auf 65,6% gesunken. Das, so vermute ich mal, hängt mit dem Aufflackern des Rotweinbooms zusammen. Eine Zeit lang, oder ich glaube, es ist nach wie vor, war es ja total in, dass man Rotwein trinkt und keinen Weißen, weil der Weiße, ja, der hatte so nicht so einen guten Ruf, da war Rotwein total angesagt. Natürlich haben sich die Winzer dann dementsprechend auch darauf umgestellt. Aber wie man vermuten könnte, Weißwein ist nicht gleich Weißwein. Es gibt da viele eigene Sorten, die hier kultiviert werden, die auch von Österreich stammen, hier gekreuzt wurden oder hier generell schon immer heimisch waren. Aber es werden natürlich auch extrem viele importierte Rebsorten kultiviert. Der bekannteste österreichische Vertreter wäre natürlich der grüne Veltliner. Da haben wir einen Anteil bei der Rebfläche von 29,4%. Zum Vergleich, der zweitplatzierte Wein, das wäre ein Welscher Riesling, was eine importierte Rebsorte übrigens wäre, der liegt nur bei 7,8%. Also wir sehen, der Veltliner, der grüne Veltliner dominiert hier eindeutig die Anbauflächen. In Summe gibt es übrigens in Österreich 22 weiße Rebsorten, die mehr oder weniger eine Zulassung haben. Und die Weinregionen sind da relativ gut durchmischt, was es jetzt die weißen und roten betrifft. Es gibt spezielle Gebiete, die zwar alles haben, aber ganz spezielle, die haben sich entweder auf Weiß oder auf Rot spezialisiert. Beim grünen Veltliner und beim Weißen würden wir primär mal vom Weinviertel DRC sprechen, aber auch Kremstal DRC oder Kamptal DRC wären Regionen, die sich eher dem der Kultivierung von Weißweinen verschrieben haben. Das sind aber nur ein paar kleinere Beispiele. Es gibt natürlich noch die Thermenregion, die hat auch spezielle Weißweinsorten und noch etliche andere hier in Österreich. Selbst bei der Farbe übrigens, das habe ich nämlich auch bis zu dieser Recherche nicht gewusst, kann sich der Weiße unterscheiden. Die meisten, so sagt man, sind so hellgelb von der Farbe her. Die können aber auch grünlich sein, grau oder sogar leicht rot. Wobei das leicht rot jetzt nicht zu vergleichen ist mit einem Rosé oder einem generell einem Rotwein. Also die hat eine ganz, ganz leichte Rotfärbung. Getrunken wird der Weiße in der Regel gekühlt, was beim Roten zum Beispiel nicht so unbedingt der Fall ist. Und abhängig von der Art des Weines, also von der Art der Rebe, gibt verschiedenste Temperaturen. Man ganz grob gesagt kann man sagen, der Weißwein wird im Bereich von 6 bis 14 Grad Celsius konsumiert. Die ganz süßen Weine, die werden am kühlsten getrunken. Und zwar nimmt man hier ideale Trinktemperaturen von 6 bis 8 Grad Celsius an. Die leichteren und die jungen Weine, die trinkt man da schon eine Spur wärmer von 8 bis 10 Grad Celsius. Die spritzigen und herberen Weine, die schon ein bisschen gereift sind, ein bisschen älter sind, die trinkt man idealerweise bei 10 Grad. Ich glaube, das Spektrum wäre für 9 bis 11 in etwa. Ja, und dann die wirklich schon reiferen und würzigeren Weißen, die werden dann am wärmsten getrunken, und zwar bei 11 bis 14 Grad Celsius. Beim Weißwein gibt's natürlich, wie jetzt bei vielen Getränken üblich, auch eigene Gläser. Grob gesagt, im Gegensatz jetzt zu einem Rotweinglas ist das Weißweinglas bei weitem nicht so bauchig. Man könnte fast sagen, es ist eine eigene Wissenschaft, was diese Gläser betrifft, weil selbst innerhalb der Weißweinsorten gibt es dann wieder Gläser für die eigenen Rebsorten. Es gibt zum Beispiel ein grünes Veltlinerglas, es gibt ein Rieslingglas und noch etliche andere Gläser. Vielleicht als Experte kann man da, oder wird man sicherlich hier die Unterschiede schön erkennen können. Für mich als Laie, ja, ich ehrlich gesagt kann es nicht so unterscheiden. Rot- und Weißweinglas, klar, das ist relativ einfach zu erkennen, weil Rotweinglas sind ja wirklich groß, aber einen großen Kelch, was das Weißweinglas eher nicht hat. Aber es hat ja auch einen Grund, dass die Gläserformen unterschiedlich sind. Das wirkt sich nämlich auf den Geruch und auf den Geschmack des Weins aus. Der echte Kenner hat natürlich dann dementsprechend spezielle Gläser und kann dann halt ja die Blumenwiese, den Pfirsich und was auch immer aus dem Wein rausriechen. Die Form hängt nämlich damit zusammen, wie der Wein atmen kann, wie er mit der Luft vermengt wird und so weiter und noch so andere Sachen. Und damit eben beim Experten bei Verkostungen der Geschmack so bleibt, wie er sein sollte, nimmt man eben diese speziellen Gläser, weil man da sagt, das Ganze wird nicht verfälscht. Und ich selber bin jetzt nicht so der große Experte, da gibt es andere, die sich da bei Weitem besser auskennen. Und wer sich von euch mehr dafür interessiert, dem verlinke ich eine kleine Webseite. Und zwar hat die Firma Riedel, das ist ein Glasproduzent aus Österreich, ich glaube, der müsste bei Kufstein in Tirol liegen oder liegt in Kufstein in Tirol, auf jeden Fall, sagen wir bei Kufstein in Tirol. Und der hat auf seiner Webseite einen kleinen Weinglas-Guide veröffentlicht. Den Link dazu, den platziere ich euch auf der Homepage, also auf dem Beitrag zur aktuellen Sendung. Kann ich den wirklich nur empfehlen, muss sagen, der ist echt interessant geschrieben. Da wird nämlich auf die verschiedenen Glasformen etc. eingegangen. Bevor wir zu den Rebsorten kommen, noch zwei kürzere andere Themen. Und zwar zunächst einmal möchte ich hier die typischen Flaschengrößen anschauen. Die sind in der Regel bei Rot und Weißen ident, sage ich mal. Es gibt bei Rot ein paar Ausnahmen, aber großteils ident. Die kleinste Form, die man bei uns bekommt, wäre das sogenannte Stifterl. Beinhaltet ganz, ganz streng genommen 0,375 Liter Wein. Heutzutage wird auch eine Abfüllung mit 0,2 und 0,25 Liter Stifterl bezeichnet. Ganz streng genommen ist das aber ein Piccolo. Stifterl, wie gesagt, 0,375 Liter. Ja, woher kommt der Name Stifterl? Weil mit einem Stift kann man es nicht vergleichen, der ist ja größer als das Flascherl. Ja, der Name, der kommt übrigens vom Stift Klosterneuburg. Klosterneuburg ist eine Ortschaft, eine Stadt in der Nähe von Wien. Und das Stift, das dort ansässige Stift, ist das größte und älteste Weingut, das wir in Österreich haben. In 1950 beauftragte die österreichische staatliche Fluggesellschaft Austrian Airlines das Stift, einen Qualitätswein für Kunden der First Class in kleinere Gebinde abzufüllen. Weil ja, bei einem Flug mag einer vielleicht, oder wäre es vielleicht nicht gerade so angebracht, eine Bouton 0, also 0,75 Liter Wein zu konsumieren. So war eben der Wunsch von Seiten der Austrian Airlines, hier ein kleineres Flascherl zu erfinden und das abzufüllen. Ja, und dann hat eben der Stiftkloster Neuburg diese Größe mehr oder weniger definiert und hat es abgefüllt. Und das Ganze ist dann dementsprechend gut angekommen. Ja, und war dann auch irgendwann im Handel erhältlich. Und weil es eben ursprünglich von diesem Stift kam, ist der Name Stifterl geboren. Die nächste Größe, ich habe schon mal kurz angesprochen, wäre die Bodeuren. Das ist aber der österreichische Ausdruck. Eigentlich kommt das Ganze aus Frankreich und wird, wie ich vom Brombeerfalter erfahren habe, eigentlich Bodei genannt. Und das sollte ins Deutsche übersetzt nichts anderes als Flasche bedeuten. Ja, wie gesagt, Österreich, wer ist die Bodeuren? Ist ein eher in Frankreich und Österreich verwendeter Begriff und auch gebräuchliches Maß. Darin befinden sich, wie gesagt, 0,75 Liter Wein. Früher war es mal 0,7, aber das wurde vor geraumer Zeit dann abgeändert und erweitert auf 0,75 Liter. Diese Flaschengröße ist übrigens in den seltensten Fällen eine Mehrwegflasche, die ist im Sommer eigentlich immer ein Einwegprodukt. Die nächste Größe wäre der Liter, ja, wie der Name vermuten lässt, beinhaltet diese Flasche genau einen Liter Wein. Und hier handelt es sich eigentlich in allen Fällen, also die ich so kenne, um eine Pfandflasche. Noch kurz zu der 0,75 Liter der Bodeuren. Das ist übrigens die gebräuchlichste Flaschengröße in Österreich. Also alle besseren Weine werden in Summe in den 0,75 Liter abgefüllt. Ja, und über den Liter gibt es dann noch was, und zwar den Doppler. Doppler war in früherer Zeit in Österreich eine sehr oft anzutreffende Flaschengröße. Er beinhaltet, wie man vielleicht vermuten kann, 2 Liter Wein, also Doppler, doppelte Menge Wein. Heutzutage findet man den eigentlich im Supermarkt oder im Weinfachhandel oder auch beim Winzer direkt nur mehr ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist er nur mit dem billigeren Weinen befüllt, sprich, da drin findet man Schank- und Landweine. Und das, was ich euch noch erzählen möchte, wäre eine spezielle Mischvariante, die man vom Weißwein her kennt oder die man mit Weißwein trinkt oder primär mit dem, der Spritzer. Was ist ein Spritzer? Ganz einfach erklärt, das ist Wein mit Soda oder prickelndem Mineralwasser. In Deutschland müsste man das Ganze eher als Schorle kennen, also zum Beispiel als Weißweinschorle oder auch Rotweinschorle. Ja, und bei uns wäre das halt eben der Spritzer. Aber, haha, Spritzer ist nicht gleich Spritzer. In Summe gibt's 3 Varianten vom Spritzer. Den Wintergespritzten, den Sommergespritzten und den Kaisergespritzten. Die Unterschiede sind eigentlich relativ schnell erklärt. Beim Winterspritzer ist das Mischverhältnis 1:1, sprich ich habe einen Teil Wein, einen Teil Wasser, zum Beispiel 8 Liter Wein, drauf kommt ein 8 Liter prickelndes Mineral oder Sodawasser. Der Sommerspritzer, von einigen auch der homöopathische Spritzer genannt, der wird gemischt im Verhältnis 1:2 oder 1:3. Also da haben wir wirklich wenig Wein, dafür viel Wasser. Und da könnt ihr euch vielleicht auch denken, wieso der Name Sommerspritzer? Im Sommer habe ich mehr Durst, will was gegen den Durst trinken, und wenn ich da 1:1 mische, ja, dann zeigt der Alkohol relativ schnell seine Wirkung. Das habe ich beim Sommerspritzer eher weniger. Ja, und der Kaiserspritzer, der ist eine Abwandlung des Winterspritzers. Und zwar kommt da noch ein Schuss Holunderblütensirup dazu. Ich habe ein bisschen auch gegoogelt zu dem Thema und da habe ich im Internet ja viele, viele falsche Meinungen zum Kaiserspritzer gefunden. Teilweise wird da noch ein Eiswürfel dazugegeben, hat da drin nichts verloren. Oder auch eine Zitronenscheibe, nein, die hat auch nichts im Kaiserspritzer verloren. Da kommt wirklich nur Holunderblütensirup dazu. Grundsätzlich kann man einen Spritzer mit jeder Weinsorte machen, sowohl weiß als auch rot. Es gibt aber ein paar Sorten, die eher für das Getränk verwendet werden. Beim Heurigen zum Beispiel nimmt man am liebsten den grünen Veltliner. Man findet aber auch durchaus gerne mal einen Welschriesling oder einen Neuburger. Und eine kleine Anekdote noch zum Spritz oder Anekdote oder noch eine Begrifflichkeit. Im Wienerischen gibt es auch den Spritzer oder den Gespritzten, um's ganz genau, oder die Gespritzten. Da redet man aber nicht von einem Getränk. Wenn ihr vom Gespritzten oder den Gespritzten redet, das betrifft eigentlich Menschen. Und zwar werden damit so die eingebildeten Neureichen aus den gehobenen Wohngegenden mehr oder weniger bezeichnet. Sprich, diejenigen, die nur mit reinem Markengewand herumlaufen, bei jedem Treffen natürlich gleich einmal das neueste iPhone oder whatever am Tisch legen und damit halt ein bisschen protzen, was sie nicht sind und wer sie sind. Die halt glauben, dass sie mehr sind als alle anderen. Das versteht man in Wien auch unter dem Gespritzten. So, jetzt kommen wir aber zu den wichtigen Sachen. Kommen wir zu den Rebsorten. Natürlich schauen wir uns nicht alle in Österreich kultivierten Sorten jetzt an. Das würde den Rahmen der Sendung etwas sprengen. Wir schauen uns wirklich nur diejenigen an, die ihren Ursprung in Österreich haben. Also sprich reine österreichische Sorten. Fangen wir mit dem grünen Veltliner an. Die genaue Herkunft ist nicht so ganz klar. Da gibt es mehrere Theorien, wie und wo er entstanden sein dürfte. Die erste urkundliche Erwähnung beim grünen Veltliner, ich kürze ihn auch gerne mit GV ab, also wenn ich mal vom GV rede, damit meine ich den grünen Veltliner. Also die erste urkundliche Erwähnung hat es im Jahre 1581 gegeben. Da wurde er aber noch als Muscatella bezeichnet. Aber Muscatella mit C geschrieben, also nicht mit K, wie man es heute von der Sorte Muscatella her kennt, sondern mit C geschrieben. Im 18. Jahrhundert wurde er dann als grüner Muscatella bezeichnet, da dann schon mit K geschrieben und vorwiegend in Niederösterreich kultiviert. Und da primär in den Regionen Mar, also rund um die Mar und rund um die Theier, wobei da eher Theier im Bereich Weinviertel. Bereich Waldviertel wäre zu nördlich für den Wein, da wird nichts gedeihen. Und eine Region gab es dann noch, und zwar den Mannhardtsberg. Der liegt, wenn es interessiert, oder der ist die Grenze zwischen Wein- und Waldviertel. Und erst ab dem 19. Jahrhundert kommt dann der Begriff grüner Veltliner vor. Und das hat übrigens auch einen Grund, warum er den Muscatella genannt hat. Im Frühjahr dachte man, dass der GV mit dem Muscatella verwandt war. War er aber nicht, wie sich später herausgestellt hatte. Es gab dann noch eine Theorie, warum der Begriff oder woher der Begriff kam oder wie man ihn noch bezeichnete, nämlich Monhardtsrebe. Und da geht man davon aus, das war so eine Art Regionsbezeichnung, weil er eben beim Mannhardtsberg kultiviert wurde. Ist aber nicht mehr gebräuchlich. Genauso wie der folgende Begriff Weißgipfler, das ist auch ein alter Name. Und der kommt daher, da der GV weiße Triebspitzen hatte. Früher übrigens hatte dieser Wein einen ziemlich schlechten Ruf. Er war so verschrienes billiger Massenwein. Aber da gab es einen findigen Winzer, den gewissen Herrn Lenz Moser. Und der hat in den 1930er Jahren viel Energie in die Weiterentwicklung dieser Rebsorte gesteckt. Und seine harte Arbeit wurde belohnt. Denn 1972 wurde der Wein dann in die Riege der Qualitätsweine aufgenommen. Die neuesten Erkenntnisse bezüglich der Rebsorte Grüner Veltliner, die man gefunden hat oder herausgefunden hat, besagen, dass er eine Kreuzung aus einem Traminer und dem St. Georgenwein ist. Die letzte Rebsorte ist übrigens eine ganz kleine Rebsorte aus Niederösterreich. Es gibt dann noch eine Veltliner Weinfamilie in Italien, mit der hat unser Grüner Veltliner aber überhaupt nichts zu tun. Beim Konsum her gilt er als wahrer Allrounder. Er ist spritzig, er ist würzig, er ist herb. Ich kann ihn als Aperitif trinken, ich kann ihn zum Essen trinken. Aber den kann ich wirklich relativ viel machen. Eine weitere typische österreichische Rebsorte wäre ja der Neuburger. Der hat jetzt aber nichts mit Leberkäse zu tun. Kennt vielleicht, sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm, die Werbung vom Neuburger. Das ist auch eine alte und sehr typische Weinsorte für Österreich, die ebenfalls aus Niederösterreich stammt und genauer gesagt kommt die aus der Wachau. Aber aus der südlichen Wachau, was haben Sie gesagt, sie kommt aus dem Waldviertel. Ja, kleiner Insider. Die Legende besagt ja, und die finde ich ja besonders spannend, dass ein gewisser Christoph Ferstl und Franz Machhändl, das waren beides Winzer und nebenbei Rollfernfahrer oder Bootsmänner, die sollen mal eben in der Donau einen Rebstock gefunden haben, den sie rausgefischt haben. der war noch am Leben, der Rebstock, also der war noch nicht verdorrt und den hat man dann angepflanzt. 1872 dann gab es erstmalig einen Ertrag von dieser Rebsorte und es gelang, den mehr oder weniger fortzupflanzen. Ja, und dann hat er seinen Weg nach Spitz an der Donau gefunden und zwar hat man die da bei der Ruine Hinterhaus kultiviert. Die Gegend dort hat übrigens auch den Namen Burg oder Burgberg. Ja, und so dürfte dann der Name entstanden sein, weil man bezeichnete ihn, den Wein, dann Neuer vom Burgberg oder halt Neuburgunder. Er gilt, also der Rebstock gilt als eher pflegeleicht, anspruchslos, also der ist relativ schnell wo zu kultivieren. Das heißt, der Stock benötigt keine spezielle Bodenbeschaffenheit, wie zum Beispiel hohe Kalkhaltigkeit oder Löst oder was auch immer. Ja, und dadurch ist er relativ einfach zu kultivieren. Er hatte leider auch wieder Grüner-Weltliner lange den Ruf des billigen Schankweins, aber die Winzer haben versucht, diese Rebsorte ein bisschen zu pushen, zu verfeinern, zu fördern. Und mittlerweile wird der Barrique ausgebaut und zählt zu den Qualitätsweinen. Er wird sehr, sehr gerne für Dessertweine verwendet. Und wenn man ihn in der Barrique ausbaut, soll er auch angeblich eine leichte vanillige Note bekommen. Man vermutet übrigens, dass die Urvariante eine Kreuzung aus Silvaner und roter Veltliner gewesen sein könnte. 100% sicher ist man sie nicht, wie gesagt, nur eine Vermutung. Eine weite typische österreichische Sorte wäre der frührote Veltliner. Er ist eine eher kleinere Rebvariante, die nicht so oft kultiviert wird, stammt auch wieder aus Niederösterreich und dürfte wie der Neuburgunder, der Neuburger, nicht Neuburgunder. Burgunder wäre eher was Französisches, der Neuburger natürlich. Auf dem roten Veltliner und den Silvaner zurückgehen. Er ist ein eher leichter Wein, der wenig Säure und wenig Alkohol hat, sprich, der ist eher spritzig zum Trinken, leicht für den Sommer, super geeignet. Und der wird primär als Schankwein ausgeschenkt. Also den gibt es nicht in der Stufe Qualität oder Prädikatswein, der wird eher für Schankweine herangezogen. Weil es schon zweimal gefallen ist, die nächste Sorte, die ich kurz erwähnen möchte, wäre der rote Veltliner. Der wird ebenfalls nicht sonderlich viel in Österreich kultiviert. Und der dient bei vielen, vielen Sorten als quasi Basis zur Kreuzung. Da hätten wir ja, wie bereits den erwähnten Neuburger, den frühroten Veltliner, den Zierfandler, den Rotgipfel und noch so ein paar andere Sorten. Die Sorte selbst, der rote Veltliner, ist eine extrem ertragreiche Sorte. Aber, obwohl ich einen riesen Ertrag habe, verlangt die sehr, sehr viel Pflege. Wenn ich das nämlich nicht mache, erhalte ich einen eher dünnen und langweiligen Wein. Wenn ich den aber schön pflege und schön kultiviere, erhalte ich als Lohn dafür einen, also der Winzer erhält als Lohn dafür einen sehr, sehr kräftigen und wohlschmeckenden Wein. Der Rotgipfler, der ist keine künstliche Kreuzung wie viele andere Sorten, sondern eine natürliche Kreuzung, das weiß man, und zwar vom roten Veltliner und dem Traminer. Er stammt auch wieder aus Niederösterreich und da genauer gesagt aus der Thermenregion. Thermenregion ist ein Gebiet südlich von Wien. Da gehören zum Beispiel dazu Bertholdsdorf, Mödling, Guntramsdorf, Gumpelskirchen, Baden etc. Das ist die Thermenregion und der findet dort wirklich ideale Bedingungen. Ich habe hier sehr, sehr viele Südlagen von den Weinhängen. Und ich habe hier einen eher kalkhaltigen Boden, was für diese Weinsorte, also für diese Rebsorte, total von Vorteil ist. Der Name kommt übrigens von den Triebspitzen, weil die sind rot und darum Rotgipfler. Rotgipfel hat in den letzten Jahren leider immer mehr an Bedeutung verloren, obwohl er eigentlich ein relativ guter Wein ist. Also ich mag ihn, wenn ich Wein trinke, weil er nicht so oft vorkommt, weil ich eher der Biertrinker bin. Sehr gerne und der hat eher wenig Säure und ist im Geschmack eher lieblich. In der gleichen Region findet man übrigens auch noch einen anderen, den sogenannten Zierfandler oder auch spätroten Veltliner. Der ist ebenfalls eine Kreuzung aus dem roten Veltliner und so vermutet man einer Traminer-ähnlichen Rebsorte. Also nicht wie beim Rotgipfler Traminer, sondern eine ähnliche Sorte. Eben wird, wie bereits erwähnt, auch in der Themenregion kultiviert, weil er eben dort die idealsten Bedingungen hat. Er ist ein bisschen säurehaltiger, hat aber noch immer eine sehr angenehme Säure. Ich kann den auch zur Trockenbeerenauslese verwenden und somit zählt er auch zur Qualitäts- und dem Prädikatweinen. Der Zierverhandler wird übrigens auch gerne dazu verwendet, um ihn mit dem Rotgipfel zu verschneiden. Eine eher ganz seltene Sorte, aber auch in Österreich kultivierte, wäre der sogenannte Goldburger. Das ist übrigens noch eine sehr junge Sorte und die wurde von einem gewissen Dr. Zweigl mehr oder weniger kreiert, und zwar im Jahre 1922 an der LFZ Kloster Neuburg. Kurz zur Erklärung, das ist eine höhere technische Lehranstalt für Landwirtschaft. Dort hat er eben die Kreuzung aus dem Welschriesling und der sogenannten Orangentraube gemacht und daraus ist dann eben der Goldburger entstanden. Ist ein sehr genügsamer Rebstock, der zwar nicht oft kultiviert wird, aber wenn, gute Erträge bringt. Und das, was bei dem speziell ist, er liefert ein sehr, sehr breites Spektrum an Weinen. Das heißt, ich kann hier alles haben. Ich kann hier was Vollmundiges haben, aber eher was Neutraleres. Ich kann was Kräftiges haben, aber eher was Leichtes. Also ich kann mit dem wirklich relativ viel machen. Wird, warum auch immer, nur wenig kultiviert, obwohl man den doch ja sehr schön sehr schöne Weine draus machen könnte. Dann hätten wir dann auch den Silvaner. Der zählt übrigens zu den ältesten österreichischen Sorten. Und der wird wirklich nur mehr ganz, ganz wenig kultiviert. Der hat nämlich eigentlich seinen Weg nach Deutschland gefunden. Und dort wurde er lang auch als Österreicher bezeichnet, nicht als Silvaner. Und damit ihr ein bisschen einen Vergleich habt, in Österreich wird er auf noch 43 Hektar kultiviert. Das entspricht in etwa 0,1% der Weißweinrebflächen. In Deutschland wurde er zum Beispiel in den 70er Jahren auf 30% der Rebflächen kultiviert. Heutzutage ist er also auch ziemlich gesunken, aber immer noch relativ respektabel groß. Und so liegt der Anteil bei 5%. Im Gegensatz zu den vorigen genannten Rebsorten wäre das übrigens eine sehr, sehr anspruchsvolle Sorte, die viel Pflege und spezielle Böden erwartet. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum der in Österreich nicht mehr so viel Verwendung findet. Ja, eine für mich eigentlich bis zu der Recherche gänzlich unbekannte Weinsorte wäre der Bouvier. Beim Namen, ja, ich kann es verstehen, würde man ehrlich gesagt eher Frankreich als Herkunftsland vermuten, aber es ist Österreich. Und der wurde nämlich hier erstmalig gezüchtet und nämlich, um das ganz genau zu sagen, in Bad Radkersburg. Das liegt in der Steiermark. Und warum gerade Bouvier? Weil der Name auf einen gewissen Lothar Bouvier zurückgeht. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn ich es falsch ausspreche, bitte korrigiert mich, ich würde das gerne dann in der nächsten Folge erwähnen, aber wie ich herausgefunden habe, würde man das ganze Bouvier aussprechen. Es ist auch wieder eine Kreuzung, und zwar aus dem gelben Muscateller und dem Weißburgunder. Damals wurde er in der Steiermark kultiviert, heute findet er seine Anbauflächen primär im Burgenland. Zwar auch nicht so groß, aber durchaus in einer nennenswerten Größe. Er ist auch eine eher schwierige Sorte und das Problem, das dieser Wein hat, der Ertrag ist hier sehr, sehr unsicher. Also das muss nicht heißen, dass ich hier einen großen Ertrag habe. Er wird übrigens primär für den Sturm und den Traubenmost verwendet, also nicht so für die normale Weinvergärung. Ganz wenige Winzer verwenden den Bouvier auch, um Prädikatsweine zu machen. Geschmacklich ist er eher mild und das hängt dann wieder vom Standort und vom Boden ab, kann das sehr Muskat betont sein. Also nicht Muskat von der Muskatnuss, sondern von dem Muskatweinen. Der Form halber möchte ich noch eine ganz, ganz spezielle Sorte aus Österreich erwähnen. Die wird wirklich nur auf einer ganzen Minifläche kultiviert, zwar auf 13 Hektar, aber der Form halber, wie gesagt, möchte ich es erwähnen, und zwar die sogenannte Jubiläumsrebe. Das ist eine Kreuzung aus dem frühroten Veltliner und dem grauen Portugieser. Und die wurde ebenfalls wieder von einem gewissen Dr. Zweigelt gekreuzt. Und zwar zum 100-jährigen Jubiläum der LFZ Klosterneuburg. Wird, wie gesagt, ganz klein kultiviert. Und wenn man ihn zu Wein macht, dann primär als Prädikatswein. Einen ganz speziellen Geschmack. Man würde sagen, man könnte das, was ich so gelesen habe, mit dem ungarischen Tokajer vergleichen. Also wer Tokajer kennt, ist ein ganz spezieller Wein vom Geschmack her. So ungefähr kann man sich die Jubiläumsrebe vorstellen. Man, natürlich werden in Österreich noch viele, viele andere Weißweinarten kultiviert. Da hätte man zum Beispiel jetzt den Welschriesling, einen Müller-Thurgau, einen Weißburgunder, einen Chardonnay, einen Sauvignon Blanc, etc. etc. Also, wie gesagt, 22 Sorten sind in Österreich zugelassen. Ein bisschen genauer wollte ich euch einfach jetzt wirklich nur die rein österreichischen vorstellen. Wenn ich das mit den anderen das auch noch gemacht hätte, ich glaube, da würde ich noch mindestens eine Stunde da länger reden. Und das wollen wir ja nicht haben, weil zu viel Theorie, ja, ist auch nicht das Wahre. Gute Überleitung gleich. Das bringt mich auch gleich zum Rezept der heutigen Folge. Ursprünglich habe ich mir gedacht, ja, ich koche mit euch ein Rezept, wo ich Wein verwende. Aber ich habe mir gedacht, ich mache was anderes. Und zwar mache ich ein Gericht oder etwas, das man schön an einem lauen Sommerabend, wenn man so im Garten sitzt oder beim Heurigen, na gut, am Heurigen vielleicht nimmt man das dann nicht mit, da isst man es dann dort, wenn es der hat, oder im Park oder sonst, wo auch immer, essen kann. Und zwar ein verhackertes. Und da habe ich ein super schnelles Rezept, das wirklich total einfach zu machen ist und wie ich finde, es wirklich wunderbar zu einem schönen, spritzigen grünen Veltliner passt. Und wir brauchen so für ja, 4 Portionen, würde ich sagen, oder für 4 Personen, die jetzt schön essen wollen, 250 Gramm Speck. Da würde ich sagen, nehmt was am Stück, was eher fett ist. Da würde ich halt nicht zwingend einen Nordtiroler nehmen. Da würde ich schon was nehmen, was schon vorgegart ist. Vielleicht so eine Art Bratenspeck oder ja, Bacon würde sich da zum Beispiel eignen. Also irgendwas in der Richtung darf durchaus ein bisschen fetter sein. Weiters benötigen wir noch auch getrockneten Majoran, Pfeffer und etwas Schweineschmalz. Die Zubereitung ist wirklich ganz, ganz einfach und geht ganz, ganz flott. Der Speck muss zunächst mal grob gewürfelt werden und danach drehen wir ihn durch einen Fleischwolf. Wer keinen Fleischwolf hat, kann dem Namen entsprechend das Ganze mit einem großen Messer schön klein hacken. Schöner geht's und schneller geht's natürlich mit dem Fleischwolf. Wenn wir das haben, muss man das Ganze noch mit Majoran und Pfeffer abschmecken. Salz brauchen wir hier nicht, weil ja der Speck schon dementsprechend salzig ist. Und da müssen wir noch ein bisschen, oder können wir noch ein bisschen Schmalz hinzufügen. Das mache ich deswegen, damit wir hier eine schönere Streichfähigkeit erreichen. Wenn ihr wirklich einen ziemlich fetten Speck verwendet, dann ist es sowieso schon streichfähig. Also das würde ich sagen, schätzt am besten persönlich ab, wie streichfähig ihr das Ganze einschätzt. Wäre es zu fleischlastig, hätten wir nämlich das Problem, dass das nicht am Brot haften bleiben wird. Darum gehen wir lieber zur Sicherheit ein bisschen Schweineschmalz dazu. Ja, und das war es auch schon wieder. Das war das ganze Rezept vom Verhackerten. Es gäbe noch einige andere Rezepte, aber die wären dann wirklich ziemlich aufwendig und die haben wir gedacht, macht man zu Hause eher selten. Ja, jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn es noch Fragen von eurer Seite zu den österreichischen Weißweinsorten gibt, dann könnt ihr mir die natürlich jederzeit stellen. Natürlich auch gerne zu dem Rezept vom Verhackerten. Da können wir gerne drüber reden. Wenn ihr noch kurzes Administratives ein Problem mit der Webseite habt, ich habe vor kurzem einen Kommentar erhalten, dass eine Hörerin des Gabelbissen teilweise aktuelle Beiträge auf der Website nicht sieht. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr auch das Problem? Falls ja, seid bitte so nett, schreibt entweder einen Kommentar zur Folge 82 oder schickt mir eine E-Mail über das Kontaktformular auf gabelbissen.at. Wäre nett, wenn ihr mir da reinschreibt, mit welchem Gerät, also einem PC, einem Mac, iPad oder einem Android-Tablet oder Gerät oder Smartphone, was auch immer, ihr raufgeht und welchen Browser ihr da verwendet. Würde mich nämlich interessieren, ob das Problem mehr Leute haben oder ob das ein Einzelfall ist. Ja, somit sind wir jetzt wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage wie immer danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Verkosten der österreichischen Rebmannsorten und natürlich auch viel Spaß beim Nachkochen des Verhackerten. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.